an den Mond. Schwester von dem ersten Licht, Bild der Zärtlichkeit in Trauer, Nebel schwimmt mit Silberschauer um dein reizendes Gesicht. Deines leisen Fußes Lauf weckt aus tagverschlossenen Höhlen traurig abgeschiedene Seelen, mich und nächt'ge Vögel auf. Forschend übersieht dein Blick eine großgemessene Weite. Hebe mich an deine Seite. Gib der Schwärmerei dies Glück. Und in wollustvoller Ruh sähe der weitverschlagene Ritter durch das gläserne Gegitter seines Mädchens Nächten zu. Dämmerung, wo die Wollust thront, schwimmt um ihre runden Glieder. Trunken sinkt mein Blick hernieder. Was verhüllt man wohl dem Mond? Doch, was das für Wünsche sind, voll Begierde zu genießen, so da droben hängen müssen, ei, da schieltest du dich blind.